Fünftes Kapitel: Das Rätsel der Itinerare mittelalterlicher Könige. In späteren Zeiten wird als das größte psychologische Welträtsel, als das schlagendste Beispiel für die Möglichkeit der Verblendung ganzer Generationen die Tatsache gelten, dass jahrhundertelang die in den Archiven aufgestapelte papierne Überlieferung des Mittelalters als historische Wirklichkeit angenommen und kritisch behandelt worden ist. Selbst die im Laufe der Zeit erfolgte Aufdeckung so zahlreicher und so offenkundiger Fälle von Fälschung und Erdichtung angeblich historischer Fakten hat nicht vermocht, den Geschichtsforschern die Augen zu öffnen und das Dogma von dem echten Grundstock der mittelalterlichen Überlieferung irgendwie zu erschüttern. Ja, man hat nicht einmal erkannt oder auch nur geahnt, dass hier überhaupt ein Problem, das Problem der Geschichte, vorliegt. Man fuhr prüfend und beobachtend auf dem weiten Meer der papiernen Tradition hin und her, ohne jedoch einmal daran zu denken, ob es sich nicht verlohne, in die Tiefe zu tauchen. Aber das wagte man nicht. Man war nämlich, als man einer Autorität als gelehriger und gehorsamer Schüler zu Füßen saß, hart verwarnt worden. Bleibe an der Oberfläche. In der Tiefe lauert die alles verschlingende Skepsis. Deine Hauptsorge, o Schüler, sei es allezeit, dem pikanten Reiz des kritischen Argwohns nach Kräften zu widerstehen. Und so hatte man fürs ganze Leben eine heillose Angst vor der eigenen Vernunftcourage eingeflößt bekommen. So wurde das Ungeheuerliche Wahrheit. Man vertraute einem beschriebenen Stücke alten Pergaments mehr als seiner Vernunft und Lebenserfahrung. Und das war der von den Genossen der Aktion beabsichtigte Endzweck. Geistige Hörigkeit, geistige Leibeigenschaft, in der wir nun schon 5 Jahrhunderte mit den dümmsten und lächerlichsten Methoden und Mitteln, nämlich mit beschriebenen, angeblich althistorischen Pergamentblättern, festgehalten worden sind. Jeder freie Atemzug des deutschen Geistes ist bisher gehemmt worden durch eine raffiniert erdachte Zwangsjacke. Durch die mittelalterliche Geschichte, will sagen, durch Tendenzdichtung, die sich als wahre Geschichte vermummte und uns unermüdlich seit Jahrhunderten aus dem wirklichen Leben Lehren verkündet. Allerdings ist die Geschichte die größte, älteste und erfahrungsreichste Lehrmeisterin, aber nur unter der einen Vorbedingung: sie muss unangetastet, muss naturwüchsig, muss wahr, echt sein. Dass nun aber die mittelalterliche Geschichte, wie sie uns in den Chroniken und Urkunden heute vorliegt, auf keinen Fall unangetastet und wahrhaft echt sein kann, dass sie systematisch umgefälscht sein muss, darüber herrscht bei vielen meiner aufmerksamen Leser schon heute kein Zweifel mehr. Und mancher von denen, die sich noch nicht völlig überzeugt fühlten, werden vielleicht gerade am Ende des jetzigen Kapitels ehrlich bekennen müssen: die planmäßige Umdichtung der Geschichte durch genossenschaftliche Fälscherarbeit ist nunmehr für mich erwiesene Tatsache. Jedermann weiß aus der Geschichte, dass die Kaiser und Könige des Mittelalters keinen festen Residenzsitz hatten. Veranlasst durch diese Züge gegen äußere und innere Feinde des Reiches und durch ihre mannigfachen Regierungsgeschäfte gezwungen, reisten sie von Ort zu Ort, von Stadt zu Stadt. Dauernd durchzogen sie auf ihren Rossen das Deutsche Reich, und zwar alle Könige und Kaiser des Mittelalters. Unaufhörlich reihte sich im Leben eines jeden Königs Ritt an Ritt. Dass einer von ihnen nur ein halbes Jahr lang an demselben Orte geweilt hätte, wäre eine unerhörte Ausnahme. Ernstlich krank müsste also aus der langen Reihe der mittelalterlichen Herrscher keiner jemals gewesen sein. Wie gesagt, wir wissen diese Tatsache alle, besonders gut natürlich die Historiker, und keinem Menschen ist es bis heute auch nur entfernt eingefallen, diese Tatsache für absonderlich zu halten. Die Geschichte berichtete und wir glaubten. Und nun wollen wir einmal die Geschichte darüber erzählen lassen und vorerst ruhig und gelassen zuhören. Es handelt sich zunächst um eine anscheinend völlig harmlose Sache, nämlich um Aufzählung der Orte, in denen im 11. Jahrhundert die Kaiser und Könige die hohen kirchlichen Festtage verbrachten und feierten. Ich bin in der glücklichen und beruhigenden Lage, über diesen Gegenstand einer Autorität das Wort überlassen zu können. Es gehört zweifellos zum Schema der Annalistik des 10. und 11. Jahrhunderts, sagt Breslau, die Orte anzugeben, an denen der König die hohen Kirchenfeste beging. Mit einer Notiz über die königliche Weihnachtsfeier beginnen fast die meisten Jahresberichte unserer Chronisten. Bei Berthold findet man häufig eine Lücke für den Ort der Oster- oder Weihnachtsfeier, die der Chronist offenbar später auszufüllen gedachte. Und Wipo hält es ausdrücklich für nötig, sich zu entschuldigen, dass er dieselben nicht regelmäßig verzeichne. In der Tat mussten insbesondere gleichzeitig oder wenig später schreibende Berichterstatter über diese insgemein mit großem Gepränge gefeierten Festtage wohl unterrichtet sein. Umso auffallender ist es, dass wir gerade in diesen Angaben auf eine so überaus große Zahl von Irrtümern auch bei sonst sorgfältigen und kenntnisreichen Schriftstellern stoßen. Ich gebe über die wichtigeren Differenzen, die in dieser Hinsicht bei der Anzahl der hervorragendsten Schriftsteller des 11. Jahrhunderts bestehen, im Nachfolgenden für die 50 Jahre von 1024 bis 1074 eine Übersicht. Und nun zählt Breslau nach den angegebenen Quellen, die ich aber weglassen will, da sie jeder an genannter Stelle nachlesen kann, für die einzelnen Jahre die sich widersprechenden Orte der Festtage auf, indem er jedes Mal das Richtige oder Wahrscheinliche an die Spitze stellt. Also 1025 Ostern Augsburg nach Angabe der einen Quelle, Regensburg nach Angabe der anderen Quelle. Weihnachten Aachen, Lüttich, Limburg. 1027 Weihnachten Lüttich, Regensburg. 1028 Weihnachten Augsburg, Ingelheim. 1032 Weihnachten Straßburg, Paderborn. 1036 Ostern Ingelheim, Seligenstadt. 1037 Ostern Ravenna, Piacenza. 1038 Ostern Spello, Sutri. 1041 Weihnachten Straßburg, Augsburg. 1047 Johannis am Mittelrhein, Augsburg. 1050 Weihnachten Pöhlde, Goslar. 1054 Ostern Mainz, Merseburg. 1057 Weihnachten Goslar, Merseburg. 1058 Ostern Merseburg, Magdeburg. 1059 Weihnachten Freising, Worms. 1062 Ostern Utrecht, Speyer und Weihnachten Freising, Goslar. 1063 Weihnachten Köln, Worms. 1064 Weihnachten Goslar, Köln. 1065 Weihnachten Mainz, Goslar. 1066 Ostern Utrecht, Speyer und Weihnachten Bamberg, Speyer, Regensburg. 1067 Weihnachten Goslar, Köln. 1068 Weihnachten Goslar, Mainz. 1070 Ostern Hildesheim, Speyer. In Pfingsten, Meißen und Merseburg. Zu Weihnachten Goslar und Bamberg. 1071 Ostern Köln, Lüttich und Weihnachten Worms, Regensburg. 1073 Palmsonntag Eichstätt, Augsburg.